von 1933 und 1972 gegen Lehrer, Ärzte, Ingenieure, Krankenschwestern, Lokomotivführer, Gärtner und so weiter, die keine Gewähr dafür bieten, jederzeit voll einzutreten für den nationalen Staat beziehungsweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung.